A5b. Frau Dr. Youssefi, man hört ja manchmal, dass es zwischen Ärzten und Pflegekräften in der täglichen Arbeit zu Konflikten kommt. Wie ist denn das auf Intensivstationen? Die Arbeit von Pflegeteam und Ärzteteam ist auf den Intensivstationen noch viel stärker auf eine tragfähige Kommunikation mit eng verzahnten Verantwortlichkeiten angewiesen, als dies auf den Normalstationen der Fall ist. Viele Intensivstationen bauen hier auf ein erweitertes, funktionsorientiertes Teamkonzept, bei dem der Erfahrungsaustausch und die Einbindung der Pflegekräfte in ärztliche Therapieentscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Wie müssen wir uns das vorstellen, Frau Dr. Youssefi? Dürfen die Pflegekräfte dort eigenmächtig Entscheidungen treffen, die auf anderen Stationen nur von Ärzten getroffen werden? Nein, so ist das nicht zu verstehen. Nehmen wir zum Beispiel die Dekubitusprophylaxe. Das fällt in den Aufgabenbereich der Pflegekräfte. Als Ärztinnen verlassen wir uns da auf deren Expertise. Bei der Frage nach der Entwöhnung von der Beatmung wird der diensthabende Arzt auch die Therapieplanung gemeinsam mit der betreuenden Pflegekraft vornehmen. Das heißt nicht, dass die Pflegekraft entscheidet. Aber jeder Arzt, jede Ärztin auf einer ITS wird die verantwortliche Pflegekraft mit in den Entscheidungsprozess einbinden. Also könnte man zusammenfassend sagen, dass die Zusammenarbeit weniger hierarchieorientiert ist, sondern eher auf Augenhöhe stattfindet? Ja, das kann man vielleicht so nennen. Allerdings sollte diese wertschätzende und partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht nur auf die Intensivstation beschränkt sein. Und ist es ja auch vielfach nicht. Frau Dr. Youssefi, vielen Dank für das Gespräch.